halbes Jahr später schon ein neues Release. Bin mal gespannt, wann ich Cash mit dem Zocke verdiene. Und wenn ich nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Solange du als Hörer die Mucke nach draußen bringst. Was ich damit mein, kann ich dir gerne verraten. Ich lebe mein Leben, ohne immer mehr zu erwarten. Bin aber trotzdem, ja, für jeden Lichtblick dankbar. Also somit auch, wenn du mich bekannt machst. Yeah. Wir arbeiten an der Scheibe, war eine geile Zeit. Weil auf den Fugeln sind ich fertig und bereit, um eure Sinne zu flashen. Mit wenigen Tacken oder mit Punchlines. Ich möchte gern Kiddies zu battlen, ich bin gereift. Ja. Und die Platte wird es beweisen. Ich hab mich verändert und es bleibt nichts beim Alten. Das hier ist mein aktueller Aufnahmezustand. Und ich hoffe, er kommt auch ohne Ausnahmen gut an. Yeah. Steig an, indem du die Musik laut aufdrehst. Aufdreh. Und ich zeig dir meine Welt, meine Welt. Zeig dir meine Welt, in der ich jeden Morgen aufstehe. Aha, let's go. Steig ein, indem du die Musik laut aufdrehst. Aufdreh. Und ich zeig dir meine Welt. Zeig dir meine Welt, in der ich jeden Morgen aufstehe. Komm mit auf die Reise, pack die Koffer. Spür die kühle Luft anstatt nur da zu hocken. Tauch ein in die Welt und lausch den Klang. Ehrlich, nirgends fühle ich mich so aufgefangen. Scheiß auf Alltagssorgen und Zukunftsängste. Mir gab die letzte Zeit auch genug zum Denken. Aber man entwickelt sich Schritt für Schritt und meistert dann Dinge, auch wenn man kein Licht erblickt. Ich sag's wie's war, reich mir deine Hand. Alles, was bisher war, bleibt in deinem Verstand. Man schätzt sein Leben erst, wenn man weiß, was man hat. Wieso trauern, wenn man nicht weiß, was man hat? Der Mensch wird einfach nicht satt. Nein, traurige Erkenntnis, aber das spürt man erst, wenn man den letzten Cent gibt. Aha. Ich lade dich ein, zwar auf keine Weltreise, nee, aber ein Trip, bei dem ich dir meine Welt zeige. Yeah. Steig an, indem du die Musik laut aufdrehst. Aufdreh. Und ich zeig dir meine Welt, meine Welt. Zeig dir meine Welt, in der ich jeden Morgen aufstehe. Aha, let's go. Und steig ein, indem du die Musik laut aufdrehst. Aufdreh. Und ich zeig dir meine Welt, zeig dir meine Welt, in der ich jeden Morgen aufstehe. Indem du die Musik laut aufdrehst, aufdreh. Und ich zeig dir meine Welt, zeig dir meine Welt, in der ich jeden Morgen aufstehe. Aha, let's go. Und steig ein, indem du die Musik laut aufdrehst, aufdreh. Und ich zeig dir meine Welt, zeig dir meine Welt, in der ich jeden Morgen aufstehe.